Eine Delegation der TVRK unter Leitung vom Außenminister Ri Yong-ho startete am 23. Juli mit einer Maschine von Pyongyang, um an der Ministerkonferenz des ASEAN-Regionalforums in Laos teilzunehmen.